Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und hier ist der Mann, der in der U-Bahn immer die erste Tür nimmt. Hier ist René. Ja, hallo Stefan, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Ah, draußen. Heute an diesem wunderschönen 23. März 2022 und heute wieder mit dabei der Mann, der jeden Ort in Berlin mit dem Fahrrad erreicht. Hallo Marc, wie war die Fahrt? Hallo René, hallo Stefan, hallo. Hallo da draußen, hallo liebes Fahrrad, alles klar? Mein Fahrrad sagt, alles in Ordnung, die Fahrt war super. Ja. Wir freuen uns beide, dass kein Schnee mehr liegt und mehr brauchen wir nicht. Ja, und Sonne pur und schönes Wetter, wie warm ist es? Was sagt deine App? Ich habe keine Wetter-App, aber ich habe gehört, es soll 17 Grad sein. 17 Grad aktuell, exakt da, wo wir gerade sitzen tun. Das zeigt Marc seine Uhr an. Und ist da ein Thermometer drin? Ja, selbstverständlich. Genau. In deiner Uhr nicht? Mit dem Hintern verbunden. Schmeiß weg das Ding. Genau, ja, und ihr merkt es schon wahrscheinlich an den Hintergrundgeräuschen. Wir sind wieder, jetzt wollte ich gerade on Tour sind wir. Und ich guck mal kurz hier, okay. Was? Nee. Du guckst mal, die angezogen sind, oder was? Die andere Arbeitskleidung hier. Heute an. Ach so, natürlich habe ich nicht an. Dienstkleidung habt ihr wieder vergessen. Ja, soll ich da lieber die Jacke zerren? Ja, das sah gerade komisch aus, bestimmt für die da aus dem Fenster gucken, was ich mit euch mache. Die Jacken öffnest. kommt bestimmt gleich die Polizei. War das eigentlich Zufall, dass deine Hände so zärtlich über meine Brust gestreichelt haben gerade? Ach ja. Wolltest du hier einen Podcast machen oder wolltest du uns einreiten? So, bitte ein bisschen mehr Nivea bitte jetzt hier. Ja? Also, nicht Nivea, Niveau. Niveau heißt es, genau, Entschuldigung. Ja, wir sind draußen, Folge 82 und wir sagen noch kurz, wo wir sitzen, nämlich am Potsdamer Platz an den Wippen. Die an den ehemaligen Wippen, müssen wir der Vollständigkeit halber sagen. Wir sind in Deutschland an den Wippen, die nicht wippen. Genau, da wippt nichts mehr. Ja. Also um es noch genauer zu sagen, wir sind ja im Tiller-Durieux-Park. Kannst du es nochmal sagen? Ja, das Tiller-Durieux. Okay, jetzt dreimal schnell. Tiller-Durieux. Hier, nimm mal einen Schnaps, ja. Genau, den im Tiller-Durieux-Park. Diesen Park gibt es seit 2000. Aha. Seit 22 Jahren. Ich glaube aber erst 2003 eröffnet. Okay. Und was ich am interessantesten finde, ist diese Wiesenfläche, die hier so steht. Das soll eine Rasenskulptur sein. Ist Kunst. Aha. Ist Kunst. Ja, das soll Kunst sein. Und die ist hier unterbrochen in der Mitte. Das hat wahrscheinlich auch Gründe. Ja, da war der Rasen, hat nicht gereicht. Genau, war einfach alle. Kein Geld mehr dafür. Da hat man gesagt, okay, macht man hier diese ganz preiswerten, metallenen Wippen hin. Ja. Die kosten ja viel weniger als der Rasen. Naja, man hat gleich 5 Stück gekauft, war günstiger wahrscheinlich. Ja. Und dann hat man dummerweise festgestellt, Verletzungsgefahr bei den Wippen ist eben doch ein bisschen was anderes als Rasen. Also musste man die stilllegen. Stell liegen musste man sie nicht, sondern stilllegen. Genau. Ja. Und das war dann. Oder vielleicht sieht es einfach auch aus der Luft cooler aus, wenn das hier so unterbrochen ist. Das soll wohl so ein Rasensofa darstellen. Rasensofa? Also man hat sich dabei was gedacht. Mhm. Wie es halt immer ist, ne? Ja, man denkt sich doch immer was bei. Da denken sich 5 Leute was aus. Ja. Und die anderen Entwürfe hätte ich jetzt eigentlich auch gern gesehen. Also übrigens, wenn das hier der Favorisierte, also dann spricht möchte ich die anderen nicht sehen. Ganz genau. Vielen Dank. Aber, warte mal, dieser Park wurde von irgendeinem Architekturbüro wahrscheinlich gemacht. Die haben hier die Straße hoch, warte mal. Die Sonne geht gerade unter, ist das nicht toll? Wunderschön, Stefan. Ja. Die haben hier die Straße hoch noch einen anderen Park gemacht und zwar, ich glaube, den Henriette-Herz-Park. Das sagt mir sogar was. Der ist quasi auf der anderen Seite, Straßenseite vom, was ist denn das für eine Straße, die hier den Leipziger Platz schneidet? Der Potsdamer Straße. Ja. Genau. Ja, sieht also auch ganz cool aus, der Park. Also scheint das Konzept zu sein. Da Richtung Norden? Ja, Richtung Linné-Dreieck. Warte mal, ist das nicht sogar das Linné-Dreieck? Ebertstraße? Ja, das ist das Linné-Dreieck. Gerade Erinnerung, Linné-Dreieck. Linné-Dreieck. Das Linné-Dreieck gibt es eine Ausgabe, keine Ahnung, XYZ, wo wir darüber gesprochen haben. Das ist ein Stück, ein Dreieck gewesen. Das war aber DDR-Gebiet, war aber im Westen. Und da wurde ein Bauzaun einfach umgestellt. Und in der Mauer, die dieses Dreieck quasi an einer Seite, an einem Schenkel trennte, war eine Tür in der Mauer. Damit sie irgendwie auf das DDR-Gelände kommen. Ich konnte nicht über die Mauer rüberklettern, die Soldaten. Und das Linné-Dreieck wurde irgendwann, könnt ihr alles ganz detailliert in diesem Podcast hören, mit Original-Audioaufnahmen. Verlinken wir in den Shownotes. Ja, machen wir. Das Linné-Dreieck wurde dann verkauft an gegen die Wiesen. Ah. Genau. Da wollte man, glaube ich, die Mauer nicht so im blöden Winkel stellen, dass man sagt, komm, ziehen wir gerade durch. Ja. um was für ein Blödsinn man sich streiten kann, oder? Ich frage mich sowieso, wie sie damals diese Grenzen festgelegt haben. Also wie so ein irrsinniger Winkel zustande kommt. Hier, man kann es hier auf der Karte, die Ebertstraße geht senkrecht runter und dieses Dreieck hier, hier war die Mauer, die Ebertstraße lang. Mhm. Und dieses Dreieck hier war DDR-Gebiet. Und das Dreieck lag komplett im Westen und ist kein kleines Dreieck gewesen. Da steht jetzt das Ritz-Carlton drauf und eben dieser Henriette-Herz-Park. Hm. Ja. Das Linné-Dreieck. Ist das ein Park oder Platz? Das ist ein Park. Das sieht grün aus. Also ich habe jetzt auch keinen... So, das ist ja im Prinzip hinter dem Sony Center. Ja. Hinter den sieben Bergen. Hinter dem Sony Center ist so eine grüne Fläche. Habt ihr... Also mir, ich kann es mir jetzt doch, alles klar. Ja. Mhm. Ja? Also ich kann es mir jetzt auch gerade nicht ins vor Augen rufen, aber ja. Ja, Marc, also, ach nee, bist du gar nicht. Na, hör mal. Schön. Hab mich grad den ersten enttäuschten Hörer. Ja, genau. Apropos, wir haben ja gesagt, wir wollen nicht alles nur negativ sehen. Einfach mal positiv denken und ja, das Negative schalten wir heute so ein bisschen aus, soweit es möglich ist. Ja. Dann kann Marc gar nichts erzählen von letzter Woche. Was war in den letzten zwei Wochen so los bei dir? Gab es irgendwas Spannendes? Spannendes. Corona. Hast du was Tolles erlebt? Was gibt es noch? Bestimmt. Willst du noch überlegen? Sollen wir Stefan vorlassen? Ja, unbedingt. Soll ich dir ein Stichwort geben? Ja. Du weißt was? Hast du dir auch beschrieben, was Marc alles macht? Na, hier, Rührei ist auch positiv. Ich habe mir da... Mag man nicht so glücklich. Pass auf, also... Genau, also der Aufhänger ist, Stefan postete irgendwie ein Bild von, guck mal hier, Rührei habe ich mir selbst gemacht, aus der Mikrowelle. Ja, also lecker. Wie, Rührei in der Mikrowelle? Ist das nicht ein bisschen mit Spanonen auf Katzen geschossen? Oder mit Kanonen auf Spatzen, wie man auch sagt? Und René meinte, ja, auch schon oft gemacht, wunderbar, geht super schnell. Klar, ja. Weil ich auch so dachte, naja, mag ja sein, dass das super schnell geht, aber in der Pfanne geht es da genauso schnell. Ja, du musst ja die Pfanne rausholen, die Pfanne sauber machen und ach nee, da bin ich zu faul. Ach nee, da bin ich zu faul. Für eine Person, da du mixt es ja genauso an. Also du machst dann zwei Eier, dann irgendwie ein bisschen Milch. Ich habe in der Pfanne dann ein bisschen mehr Kontrolle über die Konsistenz. Ja, aber wenn du es morgens jetzt wirklich auf die Schnelle machen willst, ich habe mal irgendwie einen Monat lang jeden Morgen Rührei und Hühnchenfleisch zu mir genommen. Und, verstehe, du wolltest etwas Gewicht zulegen. Irgendwie ist ihm auch gelungen. Bodybuilder. Das war in meiner Bodybuilding-Phase. Ich habe dann aber wieder abtrainiert. Und ja, also die 20 Kilo sind wieder runter. Ewig gedauert. Nee, also muss ich sagen, super lecker, sehr zu empfehlen. Das ist machbar. Und ich glaube, Marc hatte erst gedacht, das ist so ein Fertigmix irgendwie aus dem Supermarkt. So habe ich das gedeutet, weil du sagst, es so... Ja, nee, ganz so schlimm waren meine Gedanken da nicht. Also dass es hier sowas wie Vollei ist oder so aus dem Tetrapack. Genau. Nee. Nee, also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Geht schnell. Nee, und kann ich niemandem empfehlen. Ja, wenn man es schön haben will, wenn man das Event dazu haben will, dann sollte man eine Pfanne nehmen. Eben. Und du bist ja auch nicht alleine, Marc. Also brauchst ja auch eine größere Fläche. Und es sieht übrigens auch in der Mikrowelle cool aus, wie das Ei dann so hoch geht. Ne? Kennst du, René? Ne, ich habe da nicht zugeguckt. Achso, nee, das geht ja das nicht für die Augen und überhaupt für den ganzen Organismus äußerst schädlich, wenn man neben der Mikrowelle stehen bleibt, weil da die gefährlichen Mikrowellenstrahlen. Nein, die sind ja in der Mikrowelle. Ja, aber Stefan hat das Fenster rausgenommen, weil er durch das Gitter mal so schlecht genau. Genau, da ist doch so ein Gitter. Die Mikrowellenstrahlen, die kommen doch durch das Gitter durch. Nein. Die sind doch so klein, so Mikrowellen. Ja, stimmt, die sieht man gar nicht. Nee, aber probiert's aus. Könnt ihr mal berichten. Also funktionieren tut's in jedem Fall. Ja. Also was Stefan gerade sagte, war nicht, probiert's aus und nehmt das Gitter aus. Nein. Der Mikrowelle. Sondern probiert mal ein Rührei in der Mikrowelle zu machen. Ja. Okay, ja, schönes Erlebnis. Ja, positiv. Ja, ich glaube, in den letzten zwei Wochen ist nicht viel mehr passiert. Nee? Natürlich gibt es international ein paar Bewegungen. Ach Gott. Wir wollen ja deine persönliche Bewegung. Genau. Und meine persönliche Bewegung. Hast du dich persönlich bewegt? Ich habe ein bisschen Boule gespielt. Und sehr gut. Wollt ihr auf irgendwas Spezielles? Nein, das ist nur Smalltalk. Richtig. Gut, pass auf. Marc, ich zeig dir mal, wie Smalltalk geht. Oh ja, bitte. Also ich habe auch was Tolles erlebt. Danke, reicht. Ich war... Im Dong Suan Center. Wart ihr schon mal da? Ja, im Dong Suan Center. Dong Song Center, glaube ich, sagt man es, wenn man es richtig ausspricht. Bin mir nicht aber es ist so, ich glaube, Dong Suan Center. Jetzt ist irgendwie so ein bisschen was zwischen Dong Song, also irgendwas Don Asiatisches, Juan. Und Dong Juan. Don Juan. Das ist Spanisch. Ich war in das Dong Suan Center. Das ist was Mexikanisches. Nein, das ist, wird auch Klein Hanoi genannt. Zu Recht, tatsächlich. Ja. Inoffiziell. Und, oder auch KDW des Ostens. Na, wenn man da reinkommt, fühlt man sich wirklich wie versetzt, wie teleportiert in eine vietnamesische Exklave. Ja. Ja. Das ist wirklich also erstaunlich. Also ich finde ja schon, dass es ein Kulturschock ist, wenn man erstmal da in die Ecke fährt. Das Herzbergstraße ist Lichten, ist das Lichtenberg? Herzbergstraße, so? Ja, Industriegebiet heißt es. Ja, also das ist schon ein Kulturschock. Ja. Also und dann das ganze Ding da, aber empfehlenswert. Echt? Ja, absolut. Also es ist mal ein Erlebnis. Ich finde schon, ich bin mir nicht sicher, ob die kulinarischen Genüsse und da so gesundheitsfördernd sind. Man das überlebt. Die Frage ist überhaupt, was man da kaufen sollte. Ganz genau. Ja. Ob die Qualität der Waren da irgendwie so einwandfrei ist. Aber warum geht ihr dann dahin, wenn ihr überlegt, was man da kauft? Das ist eben Urlaub, das ist Kurzurlaub. Was? Du bist da und du denkst wirklich, du bist schon komplett woanders. Also jetzt muss ich mal ehrlich sagen, ich fahre da ja ziemlich oft vorbei mit der Straßenbahn. Bist du schon ausgestiegen? Nee. Geh doch mal rein. Ich komme ja da nicht raus, weil ja die ganzen Asiaten dann raus und rein stürmen. Das ist jetzt nicht negativ umgemeint, ne? Aber doch ist es. Nee, das ist wirklich so, als wenn du da plötzlich am Flughafen ankommst und da alle reinstürmen. Aber wirklich, die haben alle Sack und Pack dabei, 1000 also, Tüten. Also Marc und ich können es empfehlen, also wenn ihr da mal hin wollt, da fährt eine Straßenbahn bis vor die Tür. Da kann man, glaube ich, sogar mit Auto rauffahren, da sind Parkplätze. Ja, ja, jede Menge. Mit Auto kann man auch hinfahren. Kann man auch und, wieder zurückfahren dann mit dem Auto? Das sind so... Ja, aber nicht mit dem eigenen. Ja, vor allen Dingen, bei den Fahrzeugen, die da stehen, brauchst du nur auf das billigste Auto gucken, das ist immer deins, weil die Asiaten neigen ja dazu, sehr hochpreisige Fahrzeuge zu haben. Das stimmt. Das sage ich nur, weil ich das im Interview mit dem Chef des Tongsuan Centers so gelesen habe. Das hat er gesagt. Okay. Ne? Also das soll kein Vorteil sein. Und es sind so, ich glaube, 5-6 Hallen, richtig große, flache Lagerhallen. Und die haben so abgetrennte Parzellen und da sind dann so Geschäfte in Anführungszeichen drin, wo man wirklich jeglichen Klimbim bekommt. Ich war mit einem Anliegen da, ich habe Berlin-Souvenirs dort gekauft, ich bin, also das wage ich mal ganz kühn zu behaupten, dass die Berliner Souvenirläden ihr Zeug im Dongsuan Center kaufen. Ach so, meinst du so als... Also im Dongsuan Center, das ist ja ein Import, also wo es herkommt, ist ja ein Import. Ne? Das ist eine große Import. Quasi die Metro für die Souvenirgeschäfte. Nee, die Metro für Importgüter. Oder so, ja. Das, weil du hast auch ganz viele Läden, da kannst du gar nicht einkaufen, da dürfen nur Großhändler kaufen. Ja. Ja. Und genau, deswegen war ich da gewesen, um günstiger als hier in so einem Souvenirladen mitten in der Stadt Souvenire zu kaufen. Ich habe die Preise dann nochmal so grob abgeglichen und das haut hin. Also die Theorie stimmte mit der Praxis überein. Okay. Ja, und ich kann jetzt bei meinem nächsten außerberlinlichen Aufenthalt dann Berlin-Souvenire verteilen. Okay. Genau. Ich war auch mal mit einem speziellen Anliegen dort. Nämlich, wir sind Passage. Einfach mal... Früher Eiko. Nee, mit einem Anliegen heißt nicht, dass ich mir da ein Anliegen hingelegt habe, sondern wir waren einfach mal da, um uns das anzugucken, so richtig wie die Touristen einfach mal da durch und fanden das ganz toll. Und dann ist mir aufgefallen, Mensch, hier gibt es so einen kleinen Laden irgendwie, der hat nur künstliche Pflanzen. Ja, und dann sind wir dann nochmal hin, explizit nur um in diesen Laden zu gehen. Wir waren dann natürlich überall in allen anderen Läden auch nochmal drin. Genau. Und das war wirklich der bestsortierteste Laden für künstliche Pflanzen, den ich jemals gesehen habe. Aha. Also der Laden war nicht sonderlich groß, dafür aber übervoll gestopft. Tatsächlich, ja. Ich habe beim Rausgehen, ich habe auch einen Blick gehabt. Ja. Wurde auch vorher darauf hingewiesen, dass da Plastikblumen im Überfluss existieren. Aha. Ich glaube sogar, dass Zeta in diesem Laden mein Musikvideo aufgezeichnet hat. Echt? Cool. Das klingt gut. Ihr erinnert euch Zeta? Die immer in der Nase nach. Ja. Genau. Hört mal rein. Ja, genau. Weiß ich nicht. Also ich. Herr Stefan, mach's einfach mal oder lass es. Aber versau's also, den Leuten nicht. Das die noch Center nicht da ist waren. Doch auch öfter negativ in den Schlagzeilen. Warum? Weil es öfter mal abgebrannt ist. Erstens naja, das. Gut. Und da war doch irgendwas mit. Woanders brennt es auch. Nee, da war doch auch jetzt ernstes Thema auch mit Kindern, die von dort verschifft oder ja, sonst was. Ja, die. Nee. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Also die. Ah, du weißt, was ich meine. Genau. Es ist halt ein Hotspot für Asiaten und es gibt natürlich auch asiatische Schleuser. Ja. Und in dem Zusammenhang ist das Dongsuan Center auch schon in Erscheinung getreten. Ja. Gibt es Reportagen bei YouTube, hatte ich jetzt auch in der Vorbereitung gesehen. Lässt sich nicht vermeiden. Genau, wir sagen einfach mal, zwei Drogen verkauft. Deswegen wart ihr nicht da, das muss man natürlich ganz sagen. Wir doch einfach, schwarze Schafe gibt es überall. Ja. Und wir unterstellen jetzt einfach mal den Betreibern dieses Centers, dass sie mit den üblen Machenschaften da nichts zu tun haben. Ja. Man wird dort wirklich herzlich empfangen. Einfach mal hingehen. Ja. Und es gibt nicht nur asiatisches Zeug dort, sondern da sind auch Palästinenser, da schon hier so, Pakistani, Iraner, also sowas. International. Ja, also es ist wirklich alles, was du an Importgütern, da kriegst du Lederfahren, kriegst du sehr viel Fake auch, da muss man sich mal, da muss man ein bisschen die Augen aufhalten. Nachgemachte, das ist wie im Urlaub. Lego-Krempel. Dein iPhone? Auf den ersten Blick, weißt du, das siehst du sofort, oh, Lego. Und dann zwei Blicke weiter siehst du, ach nee, alles klar, gar kein Lego. Pokémon-Karten. Okay. Ja, also so auch viel Tint und Tant, ne? Tinne von Tant. Natürlich. Aber jetzt die entscheidende Frage, gibt es in Berlin einen vergleichbaren Ort? Nö. Nicht in der Richtung. Also auch asiatische Lebensmittel. Ne? Wenn du jetzt asiatische Lebensmittel willst, kannst du entweder zum Asia Go, auch hier drüben am Potsdamer Platz gleich gehen. Das ist ja eine große Kette, eine große Bekannte. Oder gehst halt ins Song Fan Center. Genau. Also asiatische Lebensmittelläden gibt es ja wie Sand am Meer eigentlich. Mittlerweile, ne? Genau. Da brauchst du nicht mehr in die, nicht mehr die Deluxe-Abteilung hier im Kaufland, wo dann immer so als Saisonartikel so sehr hochpreisig asiatisches Zeug kriegst, sondern da kannst du tatsächlich. Und ich kenne einige Leute, die regelmäßig zu solchen Läden gehen. Ja. Ja, na, wenn wir Sushi machen, dann ist das natürlich die erste Anlaufstelle für den ganzen Sushi-Zubehör. Sushi. Sushi heißt es. Sushi. Sushi. Ich sag Susi. Stummes Haar. Susi. Gut. Also sehr schön. Ihr seid da ab und zu mal oder war das nur ein einmaliges Erlebnis? Ich war viermal in meinem Leben. Ja, genau. Alles klar. Ab und zu mal. Naja. Ja, aber ist doch okay, wenn er dahin geht, ne? Vielleicht passt die Frage ja auch. Oh, was ziehen wir denn vor? Wir haben uns ja ein paar Notizen gemacht. Ah ja, positiv. Ja, ich habe noch was Positives. Ja, dann sag. Und zwar ganz frisch und ganz heiß und ganz neu auf vier Berliner Uhrenhöfen. Ja, akustische Beschallung. Ach so, ich bin heute früh, stand ich auf dem U-Bahnhof unter den Linden und hörte, ich kam mir vor wie in so einer Wellness-Oase, hörte so ganz hast du schon hingelegt Musik. Dann auf die Bank? Ich habe ja eine Audioaufnahme gemacht. Das Problem ist nur, in der Studiosituation könnten wir die Audioaufnahme jetzt einspielen und man würde das so hören. Hm. Das wird jetzt hier leider nicht funktionieren. Vielleicht reichen wir das mal nach für die Leute, die nicht in Berlin unterwegs sind. Und interessant fand ich nur, dieses Musikexperiment ist gar nicht neu. Nee, das gab es schon öfter, ne? Ja, vor 15, na, öfter nicht, aber die haben vor 15 Jahren, 2007, glaube ich, haben, nee, in Berlin haben sie es 2007 mal probiert. Aber da war das Anliegen dann, Obdachlose und Drogendealer zu verjagen mit klassischer Musik. Ach, was jetzt, stimmt. Seltsames Anliegen ist, muss man sagen. Ja, die fühlen sich dann gestört und sagen. Ja, na, ganz ehrlich, warum soll sich ein Obdachloser gestört fühlen, wenn er klassische Musik hört? Also, was ist das für eine fragwürdige Intention? Das kommt noch dazu. Und da gab es dann nämlich auch, ich weiß jetzt, also man hat das jetzt nicht auf den Grund geschoben, dass das Experiment damals abgebrochen wurde, sondern hatte gesagt, das stört Hörgeschädigte, weil sie dann die Ansagen nicht mehr hören. Ja. Das Problem hat man aber wohl jetzt schon gefixt, indem man einfach bei den Ansagen die Musik runterdreht. Ach so, wenn das kombiniert ist, das ist natürlich nicht schlecht. Für die, die sich das mal live geben wollen, ich weiß gar nicht, wie lange das Experiment dauert. Nennt man die Bahnhöfe? Genau. Und zwar ist das einmal der U-Bahnhof unter den Linden und der U-Bahnhof Strausberger Platz. Aha. Beide sind U5 Bahnsteige. Und dann haben wir auf der U7 den Südstern und auf der U8 den Moritzplatz. Ah. Aber das ist nicht zu verwechseln mit den Stellen, die ja markiert sind, wo sozusagen Straßenmusiker spielen dürfen in den U-Bahnhöfen. Nee, das kommt aus den Lautsprechern, wo die Ansagen rauskommen. Cool. Und es ist eine Kooperation mit dem Klassikradio. Ah. Und auf www.klassikradio.de/BVG kann man sich diese Musik live anhören. Schön. Wenn ich das richtig gesehen habe, kannst du tatsächlich auch reinhören, welche Musik gerade auf welchem Bahnsteig läuft. Das probiere ich auf jeden Fall aus. Ja, das ist ein guter Tipp. Musst du mal machen. Nicht schlecht. Und die BVG macht das übrigens nach dem Vorbild in Hamburg und München. Da ist das wohl auch schon gemacht worden. Weiß ich jetzt aber nicht, ob das noch läuft oder ob das... Ja. Na, mal gucken. Also es kann sein, dass ihr auf den Bahnsteigen angesprochen werdet und gefragt werdet, wie ihr das findet. Weil das Ganze wird natürlich auch ausgewertet. Und die Idee dahinter ist... Die Wartezeit zu verkürzen. Jetzt ist der neue Grund. Dasselbe Ding, aber der Grund ist ein neuer. Ja. Wartezeit verkürzen. Genau, eine andere Atmosphäre also halt auch schon. Ich weiß gar nicht, ob es gut oder schlecht ist. Also ich fand es jetzt so eigentlich ganz angenehm, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das, weiß ich nicht. Also könnte auch nerven, keine Ahnung. Also ich fand es okay. Einfach mal ausprobieren. Also so, schwierig. Ja. Nee, aber muss man wirklich mal beobachten. Vielleicht gehe ich nachher mal zu den Unternehmen auf dem Bahnhof und schaue mir das mal. Das musst du dir anhören. Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, das habe ich gestern im Radio gehört, auch sehr positiv für alle Fans von Monopoly. Es gibt jetzt eine neue Edition und ihr drei Versuche habt ihr. Ihr dürft sagen, welche Edition. Ist irgendwas mit Gender? Nee. Nein. Nein, das ist irgendein spezieller Ort. Ja. Meinst du? Ja. Die Berlin Edition? Nein, nee. Die gibt's ja schon, oder? Gab's nicht Berlin schon? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber mein Kommentar zu der ganzen Geschichte ist, ich mache hier wieder den Grumpy Old Man. Okay. Und bei mir heißt das einfach nur, oh, nicht noch eine Edition, weil es gibt schon so unsagbar viele Monopoly-Editionen und das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Ja. Okay. Wir sind hier gerade mitten in einem Polizeieinsatz. Ja, ich. Irgendjemand wird besucht. Ja. Polizisten sprangen hier gerade aus dem Auto. Hm. Für die Audiophilen unter euch, die Tür, die gerade zuschlug, war die eines Polizei-Opel-Saphirers. Ah. Gut. Aber. Ja, jetzt, welche Edition suchen wir? Drei Versuche habt da. Nummer eins. Hat nichts mit dem Ort zu tun. Doch, in einer Region. Mit einer Region? Wir kommen nie drauf. Ja, irgendwas aus dem Osten. Die Ukraine Edition. Nein. Haltet euch fest, es ist die Lausitz Edition. Okay. Auf die wir alle gewartet haben, natürlich. Ja, da hat die Welt drauf gewartet. Ja. Was macht die jetzt so? Jetzt kurz nichts. Für die, die nicht wissen, wo die Lausitz ist. Das ist Südbrandenburg bzw. Nordsachsen und teils Polen. Das ist die Lausitz. Ja, und da gibt es dann halt spannende Orte auf dem Brett. Wie sie halt in der Lausitz existieren, ne? Vielleicht haben wir ja Hörer in der Lausitz. Spannende Orte? Naja, Orte gibt es. Okay. Da gibt es Orte aus der Lausitz. Ja, könnt ihr, falls mal jemand Geburtstag hat, schenkt ihm das doch einfach. Und da freut er sich. Da muss man dazu sagen, dass bei Monopoly die Straßen ja alle nicht echt sind, ne? Also die sind nicht, das Monopoly-Brett stellt kein... Oh, jetzt geht's los. Zeig doch. Hört sich an wie zwei, ist aber nur ein Auto. Ja. Das ist auch eine Idee, ey. Verschiedene Sirenen, dann denkst du, das sind mehrere. Ja. Ich hab mich das immer gefragt, warum es da zwei unterschiedliche... Ja, um damit du den Wechsel... Also damit ich glaube du merkst, erstmal, dass ich das raushebe und vielleicht tatsächlich auch, um so ein bisschen die Menge nicht nachvollziehbar zu machen. Wie viele Autos es tatsächlich sind. Ist ja Teil der Polizeiarbeit, den Gegner zu irritieren. Deswegen haben die Taschenlampen ja auch zum Teil diesen Stroboskop-Effekt von den Polizeitaschenlampen. Ne? Und dann... Die Polizeitaschenlampen haben Stroboskop? Jetzt kommen die Polizeitaschenlampen sind von der Firma LED Lenser. Also wenn es jetzt, das ist jetzt auch Stand vor 10 Jahren. Aha. Nicht recherchiert, hier. Doch, ist willkommen recherchiert. Ist recherchiert. Ich habe nämlich so eine Taschenlampe zu Hause. Ah. Und die hat hinten so einen Glasbrecher auch. Aha. Na klar, Multi-Einsatz. Also eine wirklich sehr krasse, geile Taschenlampe, 90 Euro. Also ja, egal, wir sind vom Thema abgekommen. Ja. Monopoly. Ja, brauchen wir nicht über die Lausitz reden. Ich weiß nicht, auf die Taschenlampen-Edition von Monopoly. Ja. Da haben wir das Beste aus beiden Welten. Genau, ne? So ungefähr. Gut, da haben wir den Punkt auch. Marc hatte aber in unserer Redaktionssitzung... Ja, nochmal Grumpy Old Man. Es geht bei mir immer ums selbe. Was? Nämlich, ich habe irgendwas, worüber ich mich irgendwie beschweren möchte. Ja, ja, nee, wir waren schon. Okay. Du hast ja, jetzt ist dein Slot. Jetzt dein Slot. Ja, also dein, das wird auch immer Lecker. Generischer. Denk dran, wir wollen positiv. Wenn jetzt, wo ich es lese, denke ich so, hatten wir das nicht schon 1000 Mal? Ja, wir müssen es ja nicht sagen. Da steht, Marc, Doppelpunkt, ist der Kunde noch König? Fragezeichen. Man kommt sich doch manchmal vor wie ein Bittsteller oder wie ein Störenfried, wenn man in einen kleinen oder gegebenenfalls größeren Laden reinkommt. Don Juan Center? Nein, nee, da nicht. So zumindest irgendwie meine Wahrnehmung. Was steht da noch? Was gibt es denn da für einen Auslöser, Marc? Genau. Hast du einen konkreten Fall? Weil ich habe, ich mecker ja selten. Hm? Ich bin ja noch nicht so old und so grumpy. Das glaubst du. Aber ich kann bestätigen, in den Lidl, in denen ich immer gehe, komme ich mir manchmal auch vor, als wenn ich störe. Ich habe das Gefühl, dass die Regale mittlerweile komplett in der Ladenöffnungszeit ein- und ausgeräumt werden. Hm, und ich habe ganz oft die Situation, dass ich an ein Regal nicht rankomme, weil ein riesengroßer Stahlgatter mit Rädern davor steht. Oder dass ich aus dem Weg geschoben werde, weil so ein Riesenmonster an Stahlgatter da durch die Gänge geschoben wird. Hm. Ja. Fehlt nur, dass die Putzfrauen schon da sind. Das ist wunderbar. Ich formuliere das mal ein bisschen anders. Es sollte doch so sein, dass wenn der Kunde kommt und sagt, ja, ich hätte ganz gerne da irgendwie da unten die Nudeln, dann sagen die, ja, kommen Sie in 5 Minuten nochmal wieder. Nee, die müssen eigentlich sofort springen und sagen, okay, ja, ich packe jetzt hier geradeaus. Ja. Aber nee, wenn Sie jetzt Ihre Nudel haben wollen, dann selbstverständlich kriegen Sie jetzt Ihre Nudel. Der Kunde ist König. Ich glaube mal, diese optimierten Abläufe sind natürlich auch den Preisen geschuldet, die wir da zahlen. Und, Discounter. Also, ja, aber es würde ja heißen, dass es bei einem hochwertigen Laden nicht so ist. Ja, na, aber 100 pro nicht. Sicher? Würde ich mal ganz keck behaupten. Ja, wobei ich sage, es geht ja schon los. Anzahl. Im Apple Store bin ich noch nie weggeschickt worden, wenn ich Nudeln haben wollte. Genau, so mal sicher. Die sind da netter. Nein, aber das heißt, es macht sich auch bemerkbar in der Anzahl der Mitarbeiter unter Umständen? Nee, kann das sein? Also da finde ich immer, dass es sehr, sehr wenig Mitarbeiter sind. Ja, ja. Es ist auch oft so, dass die Kassiererin... Also je preiswerter der Laden, desto weniger Mitarbeiter. Also hast du auch, dass die Kassiererin dann... die macht mehr Sachen. Nee, andersrum, diese Wagenschieberin dann auf einmal, die haben ja im Lille also eine Ohrhörer, dann so, ah ja, okay, und dann rennt die an die Kasse. Ne? Ja. Also ich glaube schon, dass die da ordentlich Zugudern haben. Oder der Klassiker, dass weil ja Supermärkte jetzt auch Brot backen, dann klingelt der Brotbackautomat, dann rennt die schnell weg von der Kasse. Aber ich muss sagen, in meinem Rewe sehe ich ganz viele Mitarbeiter. Da treffe ich ganz viele und ich kann jeden fragen. Also da habe ich einen ganz anderen Eindruck, ehrlich gesagt. Die sind alle nett und freundlich. Aber es ist ja, man muss ja auch dazu sagen, so ein Discounter ist ja in erster Linie ein Selbstbedienungswaren. Ja, natürlich. Ne? Aber manchmal hat man ja schon Fragen. Und echt? Zum Beispiel, jetzt kommen wir wieder zum Rührei. Ja, wenn man was sucht. Genau. Werde ich mir in den seltensten Fällen jemanden suchen und fragen, sag mal, wo sind, oder was weiß ich, wie sind denn hier die Inhaltsstoffe oder kannst du mir erklären, die Kasse, irgendwie, wo am wenigsten Zucker drin ist, in welchem Pudding? Nein, aber so, wenn du mal was Spezielles kaufst, was du sonst nicht kaufst irgendwie oder die haben umgeräumt, das passiert ja auch ab und zu. Genau, wenn man etwas dann fragt findet. Man halt mal. Oder auch etwas vorrätig ist. Ja. Nein, aber das ist okay. Und ich kann mich. Ich sehe schon, der Stefan steht vor der Aldi-Verkäuferin und sagt, ich will mir heute Abend so einen Schmorbraten machen. Welchen Rotwein können Sie mir denn dazu empfehlen? Genau. Ja. Genau so. Nee, aber ich kann mich erinnern, anfangs von Corona, wo bestimmte Waren knapp waren. Was? Da habe ich. Waren knapp? Waren. Knapp waren. Waren knapp waren. Ja. Ja, schön, ne? Zum Beispiel das Klopapier. Kann ich mich noch erinnern? Ja, ist ja ganz frisch, die Erinnerung. wie die Regale leer waren. Und da habe ich auch mal eine Verkäuferin gefragt und die hat gesagt, ja, ich gehe mal kurz ins Lager und dann hat sie eine neue. Ich dachte, die hat gesagt, belegt die Information oder nee, was? Nee, das ist halt, also an sowas kann ich auch. Also ich habe da eigentlich wenig schlechte Erfahrungen, muss ich sagen. Aber wie du erzählt hast, dass mal vor so einem Regal halt diese großen mal? Container stehen. Das Stefan, du bist noch du bist ein bisschen jünger als wir. Das heißt, ja, das du hast noch auch. Nicht die entsprechenden Erfahrungen gemacht. Ja, das stimmt. Du hast das noch ein paar Jahre Zeit, um so richtig grumpy und old so richtig alt zu werden, das stimmt. Ja. Dir können sie die Laune auch noch vermiesen. Ich sag's dir. Nein, also ich verstehe, wo es herkommt. Deswegen bin ich da auch gar nicht sauer drüber, aber es ist mir aufgefallen. Ja. Ja. Es ist mir aufgefallen. Ja, ja. Oder was weiß ich, irgendwie nur um das da voll zu machen, da steht noch, Pakete werden nicht oder nur seltsam zugestellt. Das, da findet man, was sich auf einschlägigen Websites irgendwie, ich will nicht sagen Videos, aber irgendwelche Fotos, hat man vielleicht auch über WhatsApp mal gesehen, da wurde ein Paket ordnungsgemäß zugestellt, in der Form, dass es unter die Fußmatte gelegt wurde. Ja, dieses Foto ist auf unserem Instagram-Kanal, weil das ist nämlich mir passiert. Ja, genau. Ja, so ein Zufall. Heute früh mache ich die Wohnungstür auf. Und tritt's rauf. Als ich zur Arbeit möchte, mache ich die Wohnungstür auf und vor der Tür stehen zwei Pakete gestapelt. Unglaublich. Ich weiß nicht, wann der da gewesen ist. Ja. Steht es nicht online irgendwo? Keine Ahnung. Offenbar hat er einen Klingelknopf nicht gefunden. Wahrscheinlich hat er nur einen Schlüssel gehabt. Tja. Ja. Ja. Wir sparen uns kaputt. Dienstleistungswüste Deutschland. Nein, wir sind doch selber schuld. Ja, natürlich sind wir selber schuld, weil wir einfach für nichts mehr Geld ausgeben wollen. Aber dann ist doch, dafür ist doch die Leistung ganz gut. Ja, da kommt halt mal ein Paket weg. René, ich finde das nicht, dass es gut ist. Man gewöhnt sich dummerweise an alles. Gewöhnt man sich dran. Und man muss aber ganz ehrlich sagen, die Tendenz ist doch furchtbar. Die Leute müssen ja auch gucken, wo sie, also ne, jeder muss ja, das geht dem Paketboten ja auch so, der muss auch gucken, wo er bleibt und wo er sparen kann. Ne? Der ist ja auch Dienstleistungsempfänger. Ne, was ich damit sagen will, wir müssen alle ein bisschen auf unseren Cent, jeden Cent umdrehen, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber wir können uns nicht leisten, hier, wo wir gerade sitzen, am Potsdamer Platz zu wohnen, mit so einem wunderschönen Blick auf diesen Attila Dirieux Park. Irgendeiner hat mal angefangen, oh, wäre doch gut, wenn man alle Tiere irgendwie ein bisschen preiswerter macht. Da muss ich irgendwo sparen und dann kann ich den preiswerter anbieten. Aber man erkauft sich das eben mit, was ist zum Beispiel weniger Dienstleistung. Und diese Spirale wurde irgendwann in Gang gesetzt und sie wird immer enger, immer enger. Ja, diese Spirale nennt man Marktwirtschaft, ne? Oder auch Kapitalismus. Ja, da gibt es solche und solche Unterformen. Ja. Und wir befinden uns da wirklich auf einem Weg, der macht echt immer weniger Spaß. Ja. Zum Beispiel hat nicht ein Arbeitskollege heute war das, der meinte, du kannst ja irgendwie keine vernünftigen Tomaten mehr kaufen. Hm. Also je kleiner die Tomate, die du kaufst, hier so Datteltomaten oder Cherrytomaten, dann haben die noch ein bisschen Geschmack. Aber so größere Tomaten, die kannst du ja gar nicht mehr kaufen. Ja. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Podcast erwähnt. Ich nur der Vollständigkeit halber will ich sie nochmal wiederholen. Liegt wohl daran, dass der Deutsche im Speziellen nicht bereit ist, besonders viel Geld für seine Lebensmittel auszugeben. Das heißt, im Internet oder im europäischen Schnitt ist der Deutsche da sehr knauserig. Und das sorgt dafür, dass im Großhandel die deutschen Großhändler eben tatsächlich quasi als Letzte bedient werden auf dem großen Markt. Und andere Länder wie Spanien und Italien oder Frankreich, wo deutlich mehr Geld für Lebensmittel ausgegeben werden, die kriegen auch dann quasi die erste Wahl. Mhm. Und bei Deutschland bleibt dann eben nur ein bisschen was zusammengefegt. Also ich hätte es eher vermutet, hat damit zu tun, dass du natürlich möglichst viel immer für dein Geld haben willst. Das heißt, dann machen sie halt die Tomaten größer, aber die werden dann natürlich auch vom Geschmack her etwas dünner. Ne? Also eine gestreckte Tomate, glaube ich. Also ich gehe auch fest davon aus, dass die Tomaten einfach mit Wasser aufgepumpt sind. Und wenn sie aus Holland kommen, durchaus. Sagt man. Ne? Bei dem, wie war das, bei dem Fleisch macht man das doch so. Also hier tiefgefrorenes Fleisch. Ja, Fleisch in die Pfanne, 4% oder mittlerweile sind es 8% Flüssigwürzung, heißt das. Ja, alles so Ersatzstoffe. Apropos Fleisch, in den Chicken Nuggets von McDonald's soll ungefähr 40% Fleisch sein. Ah, okay. Also nur ein halbes Hähnchen. Das ist fast vegan. Ja. Das ist wunderbar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ihr Lieben. Das war's auch schon. Nein, natürlich nicht. Eins kommt noch bitte. Habt ihr auf die Zeit geguckt? Habt ihr auf die Zeit geguckt? Achso, nee, nicht doch. Wir haben ja noch unser spannendes Spiel und eigentlich wollten wir ja über ein Thema sprechen, deswegen sind wir ja auch hier, so über historische Sachen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen wollen oder ob wir lieber kurz unterbrechen und dann das End- oder Wiederspiel machen. Spielen! Ja, das kennst du noch, das Thema hier. Welches? Achso, ja. Aber das kann man, glaube ich, jederzeit auch anders machen, oder? Ja, was er vielleicht so grob anteasern kann, ist, also das Thema, was wir jetzt droppen werden und was garantiert auch wir müssen so reden, wir droppen jetzt das Thema. Ja, das ist das Thema Bahnhöfe in Berlin. Ja. Und zwar geht es eher um Bahnhöfe, die nicht mehr da sind. Hintergrund ist die Stelle, an der wir hier sitzen, ist tatsächlich ein ehemaliges Schienenbett. Also hier waren der Potsdamer Bahnhof. War ja ein riesengroßer Bahnhof gewesen. Und ich glaube, das zieht sich sogar diese Schneise bis Südgelände runter. Also wenn du auf der Karte guckst, geht die, ich hatte das mal angeschaut, geht das bis... Und ihr benutzt wieder sein Handy, also nicht wundern, wenn hier sowas wie... Du hast hier, das ist dieser Park, in dem wir sitzen, der geht in Richtung Süden Berlin und hier ist dann schon Südgelände, Gleisdreieck und dann kommt hier unten Südgelände. Ja. Alles klar. Also es ist so eine riesen... Also es ist total krass. Und das wollten wir eigentlich mal thematisieren, wie voll Berlin mit Bahn war. Aber wir haben jetzt März, Ende März, ist schönes Wetter und ich denke mal, wir haben noch öfter die Gelegenheit, hier uns mal hinzusetzen. Dann auch mal auf die Wiese im Sommer mit einer Decke. Ne? Auf jeden Fall. Ich meine, jetzt beginnt doch erst die Outdoor-Saison. Ja. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir uns heute hier treffen und es den Rest des Jahres sitzen wir wieder zu Hause. Ich habe ja lange genug gedrängelt. Ja, du weißt ja nicht, wie das weitergeht. Ich habe gerade eben, als ich herkam, am Potsdamer Platz ein älteres Pärchen gesehen und sie war barfuß gewesen. Ja, siehst du? Er hatte so voll die Wanderschuhe an. Vergessen hat, die barfuß. Schuhe anzuziehen, kann ja mal sein. Ja, keine Ahnung. Würde ich aber nicht machen. Haben wir eigentlich mal ganz kurz, weil mich das persönlich interessiert, geguckt, ob dieser Wachturm hier am Potsdamer Platz noch steht? Nein, haben wir da nicht. Da bin ich jetzt nicht vorbeigekommen, aber ich könnte man nachher können mal wir gleich schauen. Mal gucken. Das ist ja gleich hier um die Ecke. Ja. Und der Vollständigkeit halber, die jugendlichen Personen und ihre älteren Begleiter, die wir hier vor uns sehen, ihr könnt es natürlich nicht sehen, die machen Parkour-Übungen. Über die Wippen. Die hüpfen hier so munter. Ich wollte gleich mitmachen. Ein paar hingefahren. Aber ich hatte Sorge, dass einer von euch einen Arzt rufen muss. Ja, aber für dich. Genau, wir gucken dann mal, ob der Wachturm noch da ist und wir machen dann ein Foto und stellen das auf unseren Instagram-Account. Das kann man machen, ja. Ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal kurz die Kontaktmöglichkeiten, weil euer Feedback ist ja auch wichtig. Und dann geht's gleich weiter mit Marc, der heute das Spiel end oder wieder moderiert. Ist doch korrekt, oder? Ja, bis gleich. Alles klar, bis gleich. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein Feedback-Formular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback. Es ist Punkt 18 Uhr, liebe Leute. Ihr hört das im Hintergrund. Na, Kirchenglocken? Welche Kirche ist das? 18 Uhr, die Nachricht. Das ist eine gute Frage. Ja, aber ist nicht so schlimm. Vielleicht kann man die ja beantworten. Ja, wir machen jetzt weiter mit unserem nächsten Spiel. Es sei denn, René findet noch die Kirche raus. Nee, mach mal. Gibt es hier nicht so einen Shazam irgendwie, wo du jetzt die Glocken einscannst und dann sagt er dir, da 300 Meter weiter, da ist die Kirche. Nee, ne? Das wäre es natürlich. Aber egal. Also, End oder Weder, unser neues Spiel, ja, was wir alle mögen und möchte, vor allem der Marc. Genau, genug der Vorrede. Ja. Ich möchte heute so ein paar Fragen stellen. Freue mich schon. Ich habe das nicht ganz so stringent gemacht wie der René. Okay. Also richtig so Entweder-Oder-Fragen gestellt, sondern wir wollen ein bisschen was von euch und von mir irgendwie erfahren. Also End oder Weder in der Marc-Edition. Mein Thema ist heute die Schulzeit. Ach du Scheiße. Da gibt es natürlich so ein paar Standardfragen, die man stellen kann, aber ich dachte mir, vielleicht gibt es das eine oder andere, was nicht so häufig gefragt wird. Wie zum Beispiel, und diese Frage geht natürlich an uns drei. Ja. Warst du schon als Kind so unsportlich? Unsportlich? René ist mit seinem Handy beschäftigt, er möchte also nicht sofort antworten. Damit geht die Frage direkt an Stefan. Als Kind unsportlich? Unser Bonus. Nee, warte mal. Die Frage ist aber... ist schon fies. Die ist so formuliert, dass die impliziert, dass wir jetzt auch unsportlich sind. Ganz genau. Was sollen denn Mist machen? Wir sind doch nicht unsportlich. Ja, okay, das ist eben mein Ding. Hab noch nicht mein Fahrrad rausgeholt. Fang du an, René. Dann fange ich an. Ich war ein sehr zartes Kind gewesen. Was bedeutet zart? Gegenteil von pummelig. Also, um es mal ganz direkt zu sagen, also das klingt jetzt wirklich krass und böse, aber das wurde so zu uns gesagt. Meine Schwester und ich wurden als die Buchenwaldkinder bezeichnet. Oh. So dünn. Ja. Also relativ dünn. Ich war auch das ein oder andere Mal auf einer Kur, wo es darum ging, zuzulegen. Ah ja. Und ja, da kann man sich schon vorstellen. Ist dir gelungen? Ich war schnell wie ein Windhund. Nein. Ja. Nein, mir wurde immer gesagt, ich soll als Kind Steine in die Tasche nehmen, wenn windig ist. Damit du da bleibst. Okay. Und um deine Frage dann ganz kurz zu beantworten. Ja, ich war als Kind schon so unsportlich, aber das hatte sich dann... Also ich habe körperlich seitdem zugelegt. Hm. Ja. Unbedingt, ja. Ich sehe jetzt aus wie eine Maschine. Das kann ich bestätigen, ja. Also, dass er zugelegt hat. Ich jetzt? Jo. Ja. Naja, was heißt unsportlich? Ich bin ja nicht unsportlich. Ich mache schon durchaus Sport. Als Kind habe ich natürlich anderen Sport gemacht. Da habe ich viel Fußball gespielt mit meinen Kumpels. Dann muss es bei dir also heißen, warst du als Kind schon immer so sportlich, weil das höre ich daran heraus. Ja, und ich war auch ähnlich wie René immer, ja, wie sagt man das, bei mir war nicht viel dran, aber das hat mich nicht gestört. Ich konnte dann auch so 6-7 Stück Kuchen zum Kaffee, war kein Problem. Kaffee hast du auch schon gekriegt damals? Naja, zum Kaffee trinken, wie man so sagt allgemein. Ah, ne? Sowas gab's bei uns gar nicht. Nee? Doch, ich bin absolut, das ist eine super Mahlzeit. Und ja, also ich habe immer mein klassisches Gewicht gehalten und irgendwann ist dann der Knoten geplatzt und dann hat man auch ein bisschen zugelegt. Und seitdem halte ich auch mein Gewicht. Ja. Marc. Sehr gerne. Magdesportlich, also garantiert. Ich war ein extrem unsportliches Kind. Aha. Hab mich also kaum bewegt. Ja. Ich war jetzt irgendwie nicht dick, aber ich hatte immer so ein bisschen so ein Babyspeck, wie man okay. so sagt. An dem Bauch hast du ja heute und noch. Und erst, nee, wieder. Jetzt also, weißt du, wo es ist. Jetzt genau. weißt du, wo es arbeitet. Ja, richtig. Bei Marc war es alles. Also zwischenzeitlich bin ich dann sehr sportlich geworden. Aha. Hab im Verein Badminton gespielt. Ah, stimmt. Ja, kann ich mich erinnern. Haben ja. wir auch mal zusammen gemacht. Auch mal zusammen gemacht. SEZ. Und ja, also so quasi mit dem Einsetzen der Pubertät hat man dann begonnen, irgendwie sich auch ein bisschen körperlich zu betätigen. Das passiert irgendwie so von ganz alleine. Ja. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie so ein bisschen was etwas für mich entdeckt, so sportlich, was mir tatsächlich irgendwie liegt, weil irgendwie Fahrradfahren war damals nicht so, weil ich einfach kein vernünftiges Rad hatte. Mhm. Und Laufen konnte ich noch nie etwas abgewinnen. Auch heute mag ich irgendwie nicht gerne irgendwie so schnell laufen. Aber das mit dem Badminton spielen, das war so das Erste, was mich so richtig begeistert hat. Davor habe ich noch so ein bisschen Bodenturnen gemacht im Rahmen der Schule. Rhythmische Sportgymnastik. Geil. Ja. Ich habe mal getanzt. Also auf ganz, ganz niedrigem Niveau. Aber dann wurde man älter und ich will jetzt gar nicht ganz ausweichen. Nee, die Frage war, ob ich als Kind schon so unsportlich war. Eben. Also momentan bin ich mit meiner sportlichen Fitness nicht mehr so zufrieden. Aha. Geschuldet auch der Tatsache, dass Altwerden nicht so Feiglinge ist. Sprich, irgendwie die Knochen singen ein bisschen, dann kann man bestimmte Sachen einfach nicht mehr so machen. Mhm. Muss man sich was anderes suchen, da bin ich noch dabei. Okay. Und als Kind war ich schon recht unsportlich. Zwischenzeitlich war es okay, aber... Ja, wir fassen zusammen, so. Marc, Stefan und ich wurden immer als Letztes gewählt im Sportunterricht. Das ist bei den Tip-Top-Schritten. So. Bei den Tip-Top-Schritten. Außer es wurde ein Torwart gebraucht. Ja, genau. Jemand, dem man den Ball in die Fresse schießen kann. Genau. Da war ich immer dabei. Oh, da kann ich mich erinnern, da sind einige Brillen draufgegangen im Sportunterricht. Wirklich wahr. Wirklich wahr. Ich möchte gerne von euch wissen, habt ihr jemals eure Hausaufgaben gemacht? Also, ich habe meine Hausaufgaben immer gemacht. Donnerwetter. Ja, doch, ich war ein sehr guter Schüler schon immer. Ja, also mir fiel es aber auch leicht. Nee, warte mal, das ist falsch. Ich habe es einfach drauf gehabt. Man sagt immer, bei guten Schülern, ja, das fällt dem ja leicht, genau. Das schüttelt der aus dem Ärmel. Der hört es einmal. Aber das stimmt ja nicht. Ne? Das ist ja auch eine Leistung. Also die kommt ja nicht von irgendwo her. Mhm. Also ich war ein guter Schüler, ich habe meine Hausaufgaben regelmäßig gemacht und ihr da draußen an den digitalen Empfangsgeräten solltet das auch machen. Ja. Dann werdet ihr eine bahnbrechende Karriere hinlegen. Stefan. Deine Hausaufgaben. Ich habe deine Hausaufgaben mitgemacht. Nein, ich habe meine Hausaufgaben immer selber gemacht. Und die von den anderen Schülern mit. Ich kann mich erinnern, einmal hat meine Schwester die gemacht. Und das Dumme war, dass natürlich früher im Osten die Schulen eine Straße weiter waren und die Lehrer natürlich auch die Eltern sehr gut kannten. Ja, und das ist natürlich dann aufgeflogen, weil die Lehrerin hatte auch meine Schwester als Schülerin. Ach je. Ja. Deine Schwester konnte nicht schweigen. Naja, die hat natürlich die Schrift erkannt, ne? Also. Ja, und es gab natürlich... Stefan, der mit der schönen Mädchenschrift. Das gab dann ein bisschen Ärger, genau. Mit den Kringeln, die habe ich eigentlich nie gemacht. Nee, da kann ich mich erinnern, aber ansonsten natürlich habe ich immer versucht, selber meine Hausaufgaben zu machen. Das ist ja logisch. So, ja. Jetzt spricht der Rebell von uns dreien. Ja. Liebe Kinder da draußen. Oh. Hausaufgaben sind für den Arsch. Nee, sind für nicht. Ihr lernt machen, niemals. Für die Lehrer, nicht für ich euch. Ich habe Hausaufgaben immer gehasst. Ja. Ich würde es noch heute, wenn ich welche machen müsste. Bin überhaupt kein Fan von. Und habe mich das ein ums andere Mal darum gedrückt. Mhm. Habe wirklich selten irgendwie Hausaufgaben gemacht. Also, merkt man hier im Podcast auch. Hat sie bis heute durchgezogen. Nein, das ist eher René, aber derjenige. Ich kann nur sagen, ist aus mir nichts geworden. Ich habe auch irgendwie mein Abitur gemacht und ich habe studiert etc. Alles gut. Also, liebe Kinder, das funktioniert bei einem von 100. Liebe und Kinder, der eine hört nicht ist auf ihn. Marc. Fertig. Genau. Nein, es gibt also die klassischen Sprüche, ne? Ihr lernt für euch, nicht für die Lehrer und ach. Aber vieles muss man auch sagen, was man in der Schule hatte, braucht man heute auch nicht mehr, das stimmt. So, dieser Podcast kriegt schon mal das Prädikat pädagogisch nicht so wertvoll. Für Kinder geeignet, muss ich dann mit anhaken. Genau. Hat sich einer von euch beiden, also okay, die Frage geht natürlich immer an uns drei, hast du dich je mit dem Gedanken getragen, die Schule einfach mal abzubrechen? Dass ihr sagt, das ist mir alle zu viel, ich habe andere Pläne, ich muss weg. Nein. Niemals? Nein. Ich habe mich ja auch bewusst fürs Abitur entschieden. Weil ich ja nicht konnte. Okay. Muss ja weiter in die Schule. Ich konnte ja nichts. Ich hatte Zeit und konnte nicht. Ich musste auch was machen. Also ich, scheiße, ich muss mich Stefan anschließen. Ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, die Schule hinzuwerfen. Es gab natürlich immer mal Zeiten, wo ich gedacht habe, die Schule nervt ganz schön. Mhm. Ne? Ja, genau. Aber ich wusste ja auch, dass mit guter Leistung irgendwann auch relativ berechenbar Ende ist. Okay. Ist ja nicht so, wenn du ein schlechter Schüler bist, da kann es ja sein, dass da das ein oder andere Jahr dazukommt. Hm. Nee, von daher, ich habe gedacht, Augen zu und durch. Und ich muss auch sagen, ich bin froh gewesen, als ich es dann hinter mir hatte. Ja. Ja, da bin ich genau. Ich habe auch Abitur, wollte ich nur mal sagen. Auf der Baumschule. Nicht, dass es so aussieht, als wenn Stefan hier der Intelligenzprotzen ist. Naja, das wissen ja die Leute, dass ich hier der Schlauste bin. Nachmachen. Ja. Also ich bei dir kann mich nicht daran erinnern, jemals wirklich ernsthaft den Gedanken gespielt zu haben, die Schule abzubrechen, und habe es genau wie René irgendwie gemacht, einfach Augen zu und durch. Mhm. Ja. Zum Glück ist es mir auch relativ, also genau wie René sagte, man sagte mal, es ist einem leicht gefallen, man hat ein bisschen was dafür getan, aber ich musste auch keine extra Runde drehen, sprich ich bin nicht sitzen geblieben, zack, in einem Rutsch irgendwie durch, war in Ordnung, war dann am Ende auch nicht so schlimm, war auch ganz froh, als es dann irgendwie zu Ende war. Man vermisst ja Sachen immer erst dann, wenn sie irgendwie weg sind, aber Schule hat zwischenzeitlich wirklich ganz schön genervt. Ja, so eine Phase hat ja jeder mal gehabt, ne? Also manche sagen ja, oh, ich würde gern wieder mal zurück in die Zeit, ne? Gottes Willen. Aber da muss ich sagen, nee, ich bin auch froh, dass ich das Kapitel hinter mir habe. Ja. Und war jetzt nicht die Hölle oder so, aber also durchhalten da draußen, ne? Ja. Ich würde gern wissen, was ist das Erstaunlichste, was du je in der Schule gelernt hast, was du heute noch verwendest? Also so eine einprägsame Erinnerung. Mensch, das habe ich damals gelernt. Das fand ich damals schon so toll. Also, das finde ich heute also was klasse. Ich sehr oft benötige, ist Prozentrechnung. Ist ja wirklich so. Echt? Ja, natürlich. Es ist ja, na klar. So. Prozentrechnung gehört mit zu den Sachen, die man am ehesten genau braucht. Ja. Zeitrechnung. Und was mir in der Schule, also was mir so hängen geblieben ist, also ich sag mal, das größte Geschenk, was wir ja gar nicht mehr auf dem Schirm haben, ist eigentlich lesen zu können. Das ist wirklich so. Also man merkt, wenn man Kinder hat, die so in dieses Alter kommen, was das auf einmal für eine Welt mit sich bringt, lesen zu können. Mhm. Also das ist, glaube ich, das größte und unterschätzteste oder nicht wahrgenommenste Das ist so selbstverständlich. Ja. Mhm. Und was mir aber so in Erinnerung geblieben ist, lerntechnisch, wo ich gesagt habe, oh, das hat Spaß gemacht, das war cool, war Vektorrechnung. Vektorrechnung? Genau. Vektorrechnung, was ist das? Ein Vektor ist eine, ich sag mal, eine Strecke in einem dreidimensionalen Raum. Und mit der Vektorrechnung konnte ich damals, als gerade die Computergeschichte hochkam, 3D-Berechnungen selber machen. Konnte also einen Würfel durch mathematische Berechnungen in einem Raum sich drehen lassen. Und das habe ich mit der Vektorrechnung, die ich in der Schule gelernt habe, hinbekommen, und da war ich da tatsächlich ich so geil. Das, also ich sage mal so, ich hatte einen kleinen Fehler drin, weil beim Drehen des Würfels wurde eine Seite kürzer, keine Ahnung warum. Also, das sah ein bisschen komisch aus. Du warst ja in der Lernphase. Ja, nee, das ist so, aber das Einzige, wo ich sage, also was mir jetzt auf Anhieb einfallen würde, wo ich sage, das ist mir jetzt hängen geblieben, dass das was Tolles war. Ja. Oh, schwer zu sagen. Ja, ne, Stefan? Ja. Also mir fällt auch so nichts spontan irgendwie ein. Ich meine, ich habe mir die Fragen überlegt. Und brauche, aber weiß ich nicht. Also ich kann mich an eine Situation in der Schule erinnern, wo da ging es, glaube ich, um den Menschen, um den, irgendwie um die... Deine Körperteile. Nee. Genau. Ja. Aha. Linke Arm, rechte Arm. Nee, und zwar ging es da um die, was war das, so Verdauung, Speiseröhre, Magen. Okay. Langweilig. Und da, wir wollen mal die Sexualkunde nicht vergessen. Ja, das war auch immer spannend. Da musste nämlich eine Mitschülerin vorne an die Tafel, nein, und musste quasi sich auf den Kopf stellen, also handstandmäßig an die Wand machen, und dann musste sie was trinken. Und ging es nämlich darum, was passiert dann. Ne? Und funktioniert das auf dem Kopf? Nö, ist alles rausgelaufen wieder. Genau, da ging es irgendwie um den, was ist es, dieser... Die komplette Blase. Rückfluss, wie nennt sich das? Es bleibt ja drin. Das Rückschlagventil. Ja, irgend sowas, genau. Ja. Ne? Und bei dir? Da. Du weißt auch nicht so richtig. Ich weiß es auch nicht so richtig. Also es gab ein einprägsames Erlebnis. Mhm. Es war relativ spät schon in der Schule. wir haben eine Unterrichtsstunde zum Thema Philosophie gehabt. Ja. Und das war so eine Sonderveranstaltung, wenn du so willst. Also da ist, weiß ich, eine Stunde ausgefallen, dann kam eine andere Lehrerin und die hat uns dann was über Philosophie, also wirklich so bei Adam und Eva, also bei Platon. Ist ja, Philosophie ist ja quasi und Sokrates so irgendwie angefangen. Die Vorstufe von unserem Podcast. Ja. Ja. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich mich tatsächlich irgendwie seitdem mit dem Thema irgendwie so ein bisschen auseinandersetze. Mhm. Das ist auch das Einzige, was mir gerade so einfällt. Wenn ich weiter drüber nachdenke, würde man nimmt die Sachen gar nicht so wahr, weil auch also Rechnen, ja. Lesen, ganz klar haben wir gesagt, Sprachen, finde ich, sind auch eine Sache, die man meines Erachtens in der Schule nicht richtig lernt. Also die Art und Weise, wie man eine Sprache lernt, ist so ein bisschen in der Fahrschule falsch. Mhm. Ja, also ich habe Englisch zum Beispiel, war sehr gut in Englisch gewesen und habe aber festgestellt, die Theorie hat da nichts mehr mit der Praxis zu tun. Ich habe Englisch dann eigentlich nochmal neu gelernt und da gibt es viel, viel bessere Methoden. Alltagsenglisch ist was ganz anderes. Ja, auch die Art und Weise, wie du es lernst. Halt. Also es kommt immer auf die Lehrerin drauf an. Was schon völlig daneben ist, sind Vokabeltests, weil eine Sprache ist keine 1-zu-1-Übersetzung. Eine Sprache, und ich glaube, das fehlt so in der Schule, das zu vermitteln, eine Sprache ist ja eher ein Synonym. Ne? Ein englisches Wort ist nur ein Synonym für ein deutsches Wort. Genauso wie es ganz viele deutsche Synonyme gibt. Ne? Ja, aber da in dem Zusammenhang fällt mir ein, wir hatten zu unserer Zeit, und da zähle ich auch dazu, sowas wie automatische Übersetzer, wie es heute, wie Sand am Meer gibt, hatten wir nicht. Ne? Wir haben noch das große Wörterbuch, das einsprachige Wörterbuch. Kennt ihr das noch? Ja. Nein. Also, das wäre bestimmt anders gekommen, wenn wir auch so eine Hilfsmittel hätten. Ne? Hätte sich vielleicht anders gelernt. Nee, aber ich bin der Meinung, Sprachen werden heute ja immer noch so unterrichtet. Ja. Ist es so? Immer noch falsch. Natürlich gibt es immer noch Vokabeltests. Ja, okay, ne? Klar, ja. Ja klar. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, bei so einem, also es gibt, da ist natürlich einfach, aber es gibt halt genug Worte, die halt kein nur ein deutsche entsprechend haben. Ja, das stimmt. Genauso ist es ja im Deutschen auch. Welche Sprachen könnt ihr? Ich zeig dir einen Stuhl und dann sage ich, was ist das? Ne? Ja, das kann eine sitzende Gelegenheit sein, das kann ein Stuhl sein. Ja, das kann man umschreiben. Das, das ist ja keine Umschreibung. Das ist, Sprache umschreibt immer Dinge. Ja klar. Es gibt nicht das Wort für eine Sache, in keiner Sprache, nicht in unserer, nicht in, egal. Ja. Das wird sonst zu philosophisch, auch wenn das Lieblingsfach von Marc war. Genau. So ist das. Next question, please. Dann gehen wir mal, ob wir hier noch was haben, ein lustiger. Ah, bestimmt. Sagen. Tja, welches war dein übelster Streich an der Schule? Streich? Also was wir bei uns in der Schule tatsächlich gemacht haben, ich finde so diese Streichsachen, die man so in Filmen, in so Kinder-Jugendfilmen sieht, finde ich mal so, denke ich mal, hä, ist doch gar nicht die Realität. Aber wir haben tatsächlich Stinkbomben gebaut. Oh. Und zwar aus Plastikheft, also diesen Plastikhüllen, die man um Schulhefte rumacht. Oder wo drin mal Bücher einschlägt. Diese Plastikumschläge. Und dann eine Wunderkerze rein. Und dann zündest du die Wunderkerze an und dann schmort dieses Plastik halt. Das haben wir gemacht. Echt? Und was wir gemacht haben, ist aus Lockenwicklern. Wir haben einen Lockenwickler genommen, so einen Plastiklockenwickler von der Oma. Und eine Wunderkerze reingemacht. Nee, haben dann einen Gummihandschuh, den Finger abgeschnitten und haben den über diesen Lockenwickler rübergezogen und dann ganz viele Lagen Klebeband rum, damit dieser Gummifinger fest an dem Lockenwickler ist. Und dann Erbsen rein und mit Erbsen ach geschossen. So, ja, so ein Erbsengeschoss. Ja. Ja. Also das ist ja jetzt nicht wirklich ein Streich, sondern eher so eine Kinderstenkerspielerei. Das hast du doch mit so einem Füller gemacht, ne? Aber so ein Streich hier. Ein Papierkügelchen reingemacht. Also einen blöden Spruch an die Schultafel vielleicht. Ja. Frau Müller ist do und dann konnte die Tafel umklappen. Und dann war da auf der nächsten Tafel ein riesen F. Ja, nee. Also eigentlich, na dann, also ich habe wahrscheinlich eher so die primitiven Sachen gemacht. Also der einzige wirklich so ein Streich ist ja was Geplantes, wo man jemanden mit reinlegt, war das Einzige, was ich mal gemacht habe, an der Tür klingeln und dann ist niemand unten. Ach, ich war doch immer ein lieber Schüler, ich habe nie Streiche gemacht und ich hatte auch meinen Ruf als ordentlicher Schüler. Den hast du heute noch. Ja, natürlich. Du bist nach wie vor Renés und mein Lieblingsschüler. Oh, danke schön. So, ja, was habe ich gemacht? Und bei dir, Dora Bauke? Ich habe... Du Lümmel von der ersten Bank. Ich habe mich schon immer für technische Sachen interessiert. Ich wollte mal wissen, wie Sachen funktionieren. Mhm. Und das gipfelte das eine Mal darin, dass ich einen UH-Projektor irgendwie auseinandernahm, kurz bevor die Stunde Für die aus dem Osten sind, für den Polylux hat er auseinandergenommen. Den Polylux. Polylux. Den Overhead. Hauptsache, er war nicht mit Fitwasser gewaschen. Mann, Mann, Mann. Na, jedenfalls irgendwie hatte ich festgestellt, ah, so geht der auf. Und da sind diese komischen Teile sind da dran. Und so kriegt man da die Birne raus. Hm. Ja, hier haben wir die Birnen rausgenommen aus der Pinoa-Projektung an. War das ein Versehen oder war es geplant? Geplant. Wie kann sowas ein Versehen sein? Ich mache es auf und sehe dort die Birne und stelle fest, habe ich versehentlich in die Tasche gesteckt. Nein, also das war wirklich irgendwie... Kann ich mir bei Marc gut vorstellen. Boshaft von mir. Ich habe einfach die rausgenommen, so nach dem Motto, wird der Lehrer nächste Stunde irgendwie den OH-Projektor nicht verwenden können, dann machen wir vielleicht was Tolles und gucken einen Film. Ja, aber Pustekuchen, wie wir sagen, da hat dann einfach die Tafel doppelt so oft vorher geschrieben. Ich hätte es ja mit dem OH-Projektor gemacht, aber dann müssen wir es eben so machen. Und dann durfte Marc die mit einem nassen Schwamm abwischen, die Tafel. Einen nassen Schwamm ordentlich, ist ja gut. Ordentlich sauber machen. Nee, doch, der nasse Schwamm war doch eklig. Nee, der trockene Schwamm. Nee, der staubte schön. Ja. Wundervoll, wundervoll. Nee, ich kann mich an eine Situation erinnern, immer im Informatikunterricht, an den Anfängen. Dann habe ich einen Streich, aber erzähl mal weiter. Naja, war öfter so, dass wir natürlich schön alle zusammen die Rechner angemacht haben. Und dann kann sich ja vorstellen, was passiert, wenn das Stromnetz da nicht so... Fliegt jedes Mal die Sicherung raus. Ich hatte im Informatikunterricht ich weiß nicht, ob das schon noch ein Streich ist. Ich hatte eine Aktion zusammen mit einem Klassenkameraden und zwar herausgefordert von dem Lehrer, der sagte, wer mir die Passwörter anderer Schüler bringt, da gebe ich mal einen Kasten Bier aus. Ne? Also so wahrscheinlich in einer Schnapslaune hat der Lehrer das so von sich gegeben und dann haben ich und ein Klassenkamerad das ernst genommen und wir haben ein Programm geschrieben, mit dem wir quasi den Login-Bildschirm simuliert haben. So. Und die Leute haben dann die Passwörter eingegeben. Was heute und wir auch haben super das gespeichert. Ja. Und wir mussten dann halt immer nur ins Informatiksraum schnell rein, haben dann die ganzen Rechner eingeschaltet, haben uns überall eingeloggt, unser Programm gestartet. Und haben dann eben, wenn man sich eingeloggt hatte, haben wir gemacht, dass das Programm abstürzt. Also wir haben bewusst eine illegale Operation ausgeführt, dass der Rechner einfriert. Und dann war aber schon die Datei geschrieben. Und dann hatten wir immer fleißig geerntet und irgendwann ist das halt aufgefallen. Ja, ja, ja, ja, und dann hieß es nur, offenbar sind hier Schüler, die Rechner hacken und sie wissen nicht, wer es ist, aber sie sind da hinterher. Ja, und dann haben wir am Ende des Schuljahres eine lange Liste mit Passworten abgegeben von Lehrern und Schülern. Und dafür würdest du heute in den Knast kommen. Und genau, haben dann tatsächlich auch den Kasten Bier bekommen. Da, ja? Du wieder. Ja. Also, Versprechen gehalten. Und in dem Moment fährt gerade die Polizei wieder vor. Ach so. Ja, da drüben stehen sie. Die suchen heute noch. Ja. Ja. Tja. Genau. Ist noch nicht verjährt, René. Okay, Marc, bei dir? Irgendeine Schandtat? Ja, Polylux vielleicht. Achso, das war's, genau. Ja, Entschuldigung. Stimmt, du hast ja angefangen. Stimmt, du schlafst nicht. Ich war gerade... Ich war gerade verwirrt. Genau. Ach, das war der Streich. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Okay, dann Was René erzählt hat, das war das gar nicht mehr so schlimm. Also, ja, das waren schon wilde Zeiten manchmal, ne? Aber. Also ist ein Streich auch, wenn die Polizei im Spiel ist? Kommt drauf an. Nein, dann auf keinen Fall. Dann hätte ich vielleicht noch was so mit, ich glaube, 10 Jahre war ich alt gewesen. Ich habe in den Ferien beim Kumpel, bin ich zum Kumpel gegangen, habe den besucht und dann haben wir oben. Er hat damit angefangen, Streichhölzer an der Reibefläche aus dem Fenster runterzuwerfen. Die sind natürlich im Flug ausgegangen. Und das machte er schon irgendwie ziemlich lange, als ich zu ihm kam. Und wir machten dann zusammen weiter. Und dann klingelte es an der Tür. Und dann standen zwei freundliche Volkspolizisten vor der Tür. Okay. Wir waren alleine. Ne? Und die, damals war das gar keine Frage, die sind in die Wohnung reingekommen. Mhm. Wir haben uns dann gleich getrennt, ne? Und haben uns dann getrennt befragt. Und wir gingen davon aus, dass wir auch Geschwister sind, weil mein Klassenkamerad war irgendwie so die Hälfte von mir. Also er war relativ klein. Der kleine Bruder. Und dann wurden wir da verhört. Und aufgrund, irgendjemand hatte gesagt, hier, da werfen Kinder Streichhölzer aus dem Fenster, brennende. Ja, aber hatte keine Folgen. Wahrscheinlich nur einen Eintrag in der Akte. Glück gehabt. Ja, eben. Ne? In der Akte. Eieiei. Ich musste dann nach Hause gehen, das war dann die Anweisung, nachdem sie uns glaubten, dass wir keine Geschwister sind und ich ein eigenes Zuhause habe, ist es dann okay, du gehst jetzt zu dir nach Hause. Ja, wir also fahren dich hin eigenständig mit Blaulicht. Nee, ich durfte eigenständig nach Hause laufen. Naja. Ja, ich kann mich erinnern, der Klassiker ist ja immer auf dem Schulhof, Hofpause, alle sind unten und dann gibt es immer irgendwelche Idioten, die dann einen Knaller oder so haben, der eigentlich ja nicht gezündet werden darf dort. der dann trotzdem gezündet wird. Und dann gibt es ja nicht nur eine Strafe für den Schüler, sondern alle, die auch drumherum standen. Ne? Da kann ich mich öfter erinnern, ja, dass man da mitstand und gar nichts gemacht hat. Und dann hieß es, so, ab ins Sekretariat. Es knallte immer und plötzlich sagten die Leute zu. Haben alle so. Stefan, kannst du mal kurz beim Feuerzeug halten? Ja, genau. Und ich dachte mir immer, hä? Weißt du, was jetzt? Nee, so, aber... Was ist das? Ein Lamborghini? Pass auf. Lamborghini. Ein grüner Lamborghini. Das ist ein Huracan. Lamborghini. Ja. Gut. Grün. Giftgrün, Huracan, Cabrio. Hast du noch eine spannende Frage? Schule. Ja, zum Thema Schule. Ja. Was los? Sind die Fragen ausgegangen? Naja, nicht wirklich. Ich versuche ja gerade noch mal ein bisschen zu... Wir sind nicht im Witzbattle. Denkt dran, wo der ewig... Ach, Mensch, das kommt ja auch noch. Ja. Erinnert ihr euch an euren ersten Schultag? Und wie war das? Erster Schultag, ja. Ich erinnere mich sehr gut an, also jetzt vielleicht nicht genau den ersten Schultag, aber an die erste, so an die ersten Schultage. Mhm. Und für mich war es grausam. Also ich habe gedacht, wie... Kann man sowas erlauben, dass man als Kind ganz alleine da unter Fremde, also ich fand das wirklich grausam. Also ich glaube, mich hat es traumatisiert. Hm. Ich fand es ganz schrecklich. Ich fand es richtig schrecklich in der Schule da. Also so völlig alleine zu sein. Ja. Ja, also das Alleinsein, so habe ich das nicht empfunden. Jetzt kommt ja jeder. Ich fand Lamborghini. Der Lamborghini fährt jetzt hier nochmal vorbei, ja, in der Tat. Bereitet. Wir hören ihn gleich mal ein Soundbeispiel von Lamborghini. Vielleicht dreht er auf. Na ja, klar. War ja klar. Ja, du mach da mal, Junge. Alter Angeber. Würde mir nicht wundern, wenn das einer von den ABC-Brüdern ist. Hm. Von den ABC-Brüdern? Der Abu Chakas sind doch, weiß ich auch ganz... Soll ich das rauspiepen? Nee. Na, jedenfalls zu meinem ersten Schultag. Genau. Also ich war natürlich ganz schön aufgeregt. Ja, waren wir alle. Und das war auch ganz toll. Ich habe auch gleich Freunde gefunden. Und interessanterweise zwei von denen, es waren wirklich so zwei Leute, zwei Jungs, die ich am ersten Schultag irgendwie gleich so ein bisschen, in Anführungszeichen, näher kennengelernt habe. Aha. Und es sind auch die beiden einzigen, mit denen ich tatsächlich noch bis heute Kontakt habe. Ah, cool. Wir kennen uns seit dem ersten Schultag. Das ist krass. Na, jeder hat auch noch so einen Kumpel, den er seit der Schule kennt, oder? Seit der Kita vielleicht auch. Ja, bei mir sind es diese beiden und die anderen waren alle doof. Ja? Naja, jetzt hast du uns ja. Ja, genau. Und ich hatte auch so meine Schwierigkeiten mit der Schule, weil ich fühlte mich von zu Hause aus... was so das Zwischenmenschliche angeht, nicht besonders gut vorbereitet. Ah, okay. Ich ging auch nie in einen Kindergarten. Nee, ich was? Nein. Du warst nicht im Kindergarten? Nein, das gab's bei uns deswegen nicht. War das für dich so neu. Wo gingst du denn hin? Erinnerungs. Wie, du warst zu Hause? Du willst sagen, in West-Berlin gab es keine Kitas? Doch, gab's bestimmt, aber da bin ich nicht hingegangen. Es gibt keine Kita. Waren deine Eltern zu Hause? Nein, meine Oma war zu Hause. Haben die sich war schon 10 Jahre Rentnerin. Versteckt? Und ich habe bei meiner Oma gewohnt, ein paar Jahre lang. Ja. Und die hat sich dann um mich gekümmert und natürlich bin ich dann irgendwie rausgegangen und habe mich mit Freunden und Verwandten und Bekannten irgendwie getroffen zum Spielen etc. Mhm. Aber sowas wie so ein Kindergarten oder so, das gab es nicht. Das führte auch zu Defiziten, weil die Kindergarten und so, da bekommst du auch schon so ein paar Sachen beigebracht. Ja. Also Schuhe zu binden und Uhr lesen und wie man tragen hat. Das haben Stefan und ich übernommen. Und das haben die bei mir alles nicht gemacht. Und meine Eltern und meine große Schwester und so weiter, die haben das alle nicht geschafft, mir so ein paar Schlüsselsachen irgendwie beizubringen. Das haben dann später tatsächlich dann irgendwie Freunde irgendwie nachgeholt. Krass. Und wenn man es mir richtig gesagt hat, dann war es auch ganz einfach. Mhm. Na, jedenfalls, womit ich Probleme hatte in der Schule, war tatsächlich irgendwie, da kamen dann ältere Mitschüler, da erinnere ich mich noch, da war ich irgendwie auf dem Schulhof, noch in der ersten Klasse. Und wir waren jetzt beim ersten Schultag im Speziellen. Ja. Aber ich muss das Thema mal ein bisschen ausweiten. Ich erinnere mich, es kann einer der ersten Schultage gewesen sein. Auf jeden Fall, ich laufe da irgendwie durch den Hof in der Pause und da kommen ältere Mitschüler an und sagen, wie heißt du denn? Ich sage, mein Name ist Mark Oliver Fischer. Und dann wurde also dieser Name zerpflückt, was ich denn für einen bescheuerten Namen. Ich komme mir wie bei den Simpsons Mark vor. Und ach, du bist Fischer und geht dein Vater mit dir fischen? Und ich war also todunglücklich darüber. Der war gelernt, wie grausam andere Kinder sein können. Mobbing at its best. Und auf sowas war ich einfach überhaupt nicht vorbereitet. Ja, das glaube ich. Aber ist krass. Also war das nicht damals Pflicht, dass man in die Kita musste? Ich bin wundertätig gesagt, auch nur im Osten. Und wenn, es ist verjährt. Ja. Ich glaube, heute ist es so. Du musst dein Kind zu Hause behalten, einfach natürlich. Nee, es gibt doch, gibt es nicht eine Kita-Pflicht? Nein, warum denn nicht? Na, genau deswegen. Ja, eben. Was bei dir halt der Fehler raus? Nein, das liegt doch in der Verantwortung. Typ, der keinen Bock auf Schule hatte. Nee, ich weiß gar nicht. Macht. Es gibt eine Schulpflicht, aber es gibt keine Kita-Pflicht. Schulpflicht ist nicht so. Die Indoktrination beginnt erst mit 6 Jahren. Das reicht völlig. Wenn ihr das da ein bisschen genauer wisst als wir, könnt ihr uns das gerne mal rüberschieben, die Informationen. Auf jeden Fall gibt es ja vor der Schule, bevor es in die Schule geht, gibt es ja eine... Entweder eine Vorschule und diese Untersuchung, ne? Wie tauglich da man ist. Das sind diese U-Untersuchungen, da musst du auf jeden Fall hin. Nee, es gibt auch, genau, da muss jeder hin. Ihr sprecht von gesundheitlichen Untersuchungen. Das da hat wird aber die, nichts das mit der ist, Bildung zu tun. Nee, da geht es da aber darum. In den U-Untersuchungen wird geguckt, ob du auf dem Entwicklungsstand eines altersgerechten Kindes bist. Genau. Da wird Sprache geprüft. Und ob du in die Schule gehen solltest. Du musst auf einem Bein stehen, musst hüpfen, tanzen, dir werden Dinge gezeigt, du musst erklären. Ich weiß noch, wie ich damals mit 5 Bällen jonglierend auf einem... mit 5 Medizinbällen jonglierend. Auf einem Bärenrücken stand. Ah, krass, Marc, das wusste ich noch gar nicht. Ich weiß bloß nicht, was das mit dem Krokodil damals sollte, aber okay. Ja. Nee, spannend. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es bei dir so war. Ich weiß noch, wie wir Marc aufgenommen haben und ihm erstmal die Uhr beigebracht haben. Ja. Wir gesagt haben, wenn der Zeiger oben ist, dann ist es immer um. Und dann musst du zum Telefon greifen. Der große Zeiger, wenn der oben. Ne? Tja. Nein, aber dafür muss ich sagen, ist ja trotzdem was Gutes aus dir geworden. Ne? Ach, danke. Ja, also muss man ich jetzt mal auf euer positiv. Mitleid nicht angewiesen, ihr Penner. Nein, und man muss ja auch schön, toll, dass du so ehrlich und offen bist. Tja, das sind meine berühmten 15 Minuten. Unser Podcast heißt ja auch Die nackte Wahrheit. Richtig. Mit Betonung auf nackt. Ne? DNW. Könnt ihr ja mal googeln. Gut. Ja, wie sieht's aus? Hast du noch eine Frage? Oder? Ich habe natürlich noch viele Fragen. Aber nicht heute. Zum Beispiel, wollt ihr von einem amorösen Abenteuer aus der Schule berichten? Das habt kann man ja jemals teasern. Irgendwie angebandelt mit einer Mitschülerin, einem Mitschüler? Gottes ja. Kann ich, möchte ich aber dann sagen, bei René erste kann Kommentar, ich mir das vorstellen. Um Gottes Willen. Ich werde keine Namen nennen, aber wir hatten tatsächlich bei uns in der Klasse ein Mädchen. Die andere. Da war es so, dass jeder Junge, mit der man zusammen sein wollte, aha, und fast jeder auch mal durfte. Ja? Und dann die Phase des Zusammenseins war eben, dass man sich dann Zettelchen zuschreibt, dass man zusammen zur Schule geht. Ne? Aber ich würde mal sagen, das war noch nicht so deep gewesen, wie das wie dann später im Teenageralter der Fall war. Okay. Aber es war schon so, wo man das erste Mal mit diesem Thema Freundin konfrontiert wurde. Und man fühlte sich schon richtig, richtig gut, wenn man gerade mit diesem Mädchen zusammen sein durfte, auch wenn es nur ein paar Tage waren. Ja. Nee, also ich kann mich erinnern, ich hatte einige Phasen immer, wo ich den Schulweg immer mit bestimmten Freundinnen hinterhergelaufen bin. Nee, wir sind ja mit Fahrrad öfter gefahren, auch im Winter, und haben mal früh uns immer verabredet, dann sind wir zur Schule gefahren. Genau, und zurück halt, je nachdem, wie lange man Unterricht hatte, weil man nicht in derselben Klasse war. Also sowas habe ich schon gemacht. Das war immer ganz cool. Ja. Hattest du ein amoröses Erlebnis in der Schule? Ein amoröses Erlebnis. Ich hätte mir das eine oder andere Mal gewünscht, ein amoröses Erlebnis in der Schule zu haben. Ja. Aus der Distanz betrachtet bin ich mehr als froh darüber, dass da nie was draus geworden ist, weil ich mir das rückblickend ziemlich schwierig vorstellen kann. Ach, in der Schule ist so normal. In der Schule, ja, wie gesagt, man sagt ja auch, bei der Arbeit oder so ist es schon schwierig. In der Schule stelle ich mir das ähnlich problematisch vor. Da halten die Sachen natürlich nicht so lange. Ist es nicht zwangsläufig so, dass so die erste Freundin so aus dem Schulumfeld kommt? Nö. Nicht zwangsläufig, nee. Aber wo lernst du denn? Du bist den ganzen Tag in der Schule. Ja. Trotzdem. Also du hast ja auch Hobbys, wo du die vielleicht kennenlernen kannst. Genau, so. Bei mir war... Also du das jetzt nicht. Bei mir war es eine Bekannte von einem Schulkameraden. Aber es war nicht direkt jemand aus derselben Schule. Mhm. In der Schule selber war da nichts. Und da gab es schon die eine oder andere Dame, die ich angehimmelt habe. mehr oder weniger, aber... Mhm. Na gut, das hatten wir ja alle, dass wir so ein bisschen geschwärmt haben für bestimmte Mädels auf jeden Fall. Ich hatte mal ein Mädchen, die war irgendwie eine Klasse tiefer als ich oder zwei Klassen tiefer, weiß ich mehr genau. Auf jeden Fall, die fand ich richtig, richtig toll. Die fand ich so toll, ja, dass ich meine komplette Schüchternheit dann im Rahmen einer Schulfeier mal überwunden habe. Mit Alkohol? Nee, lange vor Alkohol. Also, ach, nur gekifft. Und dass ich sie, nee, wir reden jetzt wirklich von, da war ich, weiß ich nicht, 13 oder 14. Wusstest du gar nicht, was das ist. Und dann habe ich sie angesprochen und habe mich voll überwunden. Und dann hat sie geantwortet. Also, sie war wirklich, ich fand, sie war so toll. Ich dachte, wenn du, also, das du musst, ist egal wie schwierig so etwas, musst du machen. Und ich habe es hingekriegt, das war ein halbdunkel, ne, Schuldisco. Und dann antwortet die im sächsischen Dialekt. Ja. Hallo? Liebe Hörer da draußen, no, ein sächsischer Dialekt ist nicht wirklich etwas Schlimmes. Da gibt es starke Medikamente dagegen. Ich habe in dem Moment einfach nicht damit gerechnet. So, das war sehr laut gelacht. Aber mein Gefühl war, als hätte sie... Nein, ich habe nicht gelacht. Ich war dann noch ruhiger als vorher schon. Aber jeder kennt es doch. Es gibt in der Schule immer die zwei, drei Mädels, die immer vergeben waren, für die alle geschwärmt haben. Ja. Und es gibt auch das ein oder andere Pärchen, was immer zusammen war. Das war bei mir hatten so. Wir bei uns, ja, auch. Die es ja ewig gehalten hat. Ja. Ja. Und ich kenne teilweise heute noch einige, die damals schon zusammen waren. Ja. In der Oberschule, da hatten wir, also ich kam in die Oberschule und dann waren sie und dann Mitschüler, war ein, zwei Jahrgänge drüber, die, ja, waren dann zusammengekommen, das war ihr erster Freund und die haben dann geheiratet und sie sind heute noch zusammen und glücklich. Und also schön. Wirklich erstaunlich. Ja, Ausnahmen besteht hier in die Regel. Ja, genau. So, entweder sind sie leidensfähig, ja, oder einfach richtig, richtig doll verliebt. So ist es, ne? Genau. Oder haben keinen anderen gefunden. Mehr Fragen habe ich natürlich noch auf der Pfanne, aber ich würde mal sagen, für heute soll es das gewesen sein. Ich denke auch. Leider, wir rappen das hier mal ab. Aber wirklich sehr schön. Wir rappen das jetzt. Also nochmal riesen Shoutouts an unsere Lehrer und Lehrerinnen. Wie schaut's aus? Shoutouts. Sagt man doch so. Grüße. Shoutouts. Shoutouts. Ja, Shoutouts an Frau Müller aus dem Biologieunterricht. Ja. Yeah. Jo. Frau Müller, was geht? Was geht? Hast du was genommen? Nee. Gut, dann lasst uns schnell weiter lustig bleiben, weil es wird schon langsam dunkler hier. Zeit. Erstaunlich. Weil wir sind ja noch vor der Zeitumstellung und ihr habt es schon hinter euch, wenn ihr uns hört. Ach so. Ja. Darf man ja auch nicht vergessen, der Tag ist dann wieder etwas kürzer. Mhm. So, mit Blick auf das Scandic Hotel, schräg rechts von uns entfernt, kommen wir jetzt zum Witzbattle der heutigen Folge. Und da freue ich mich schon tierisch drauf, weil ich habe ein paar deutsche Bahnwitze, kann ich schon sagen. Aber ich fange ja gar nicht an. Der Marc fängt an. Der Marc fängt an. Was hat die Apothekenrundschau an Witzen zu bieten? Genau. Erzähl mal. Ich duze generell nur Leute, die ich mag. Was soll das heißen? Tja, wie erkläre ich Ihnen das jetzt? der ist schon mal... Oh, da ist das Niveau schon sehr gut. Sehr gut. An der Himmelspforte, ja. Petrus steht da, glaube ich, an der, ich bin nicht so aus, aber Petrus steht, glaube ich, an der Tür. Petrus macht die Tür an der Himmelspforte und kommt ein Typ an, sagt, hallo, mein Name ist Hu. Weg. Ah, ja. Ja. Ein paar Minuten später. Kenn ich. Hallo, mein Name ist Hu. Und dann sind wir weg. Und Petrus, was ist denn hier los? Und das passiert noch ein, zwei Mal. Dieser Typ erscheint, sagt, hallo, mein Name ist Hu. Ne? Und er sagt, Petrus macht deine Tür erstmal dicht, geht zum lieben Gott und sagt, ey, sag mal, hier passiert mal gerade was ganz Komisches. Da kommt da ein Typ an und der sagt, der heißt Hu, und dann ist er wieder verschwunden. Und dann sagt der liebe Gott, ja, ja, das ist Hubertus, der wird gerade wiederbelebt. Mhm, genau. Alles klar. Ja, was hatte ich gesagt? Deutsche Bahnwitze? Ah, klar, ja. Na, wenn Chuck Norris Deutsche Bahn fährt, kommt sogar die Deutsche Bahn pünktlich. Ja, so oder so ähnlich. Wenn Chuck Norris Bahn fährt, kommt sogar die Deutsche Bahn pünktlich. So rum. Ja, bitte. Das ist dann wohl mein Stichwort für, ja, Witz Nummer 2. Wo gehst du hin? Ich such den Sinn des Lebens. Bring Bier mit. Mhm. Gut, ich habe auch so einen sinnvollen Witz. Und zwar, wie nennt man Vögel mit Tourette? Wellen fick dich. Mann, René, so gute Witze, wir sollten öfter mal wieder draußen sein, ne? Ja, unbedingt. Na, ich sag's ja. Oh mein Gott. Pass auf, was ist der Unterschied zwischen einer Zigarette und einer Schwiegermutter? Bei der Zigarette ist der erste Zug der beste, bei der Schwiegermutter der letzte. Vorstellungsgespräch. Erzählen Sie mir etwas über sich. Lieber nicht, ich brauche diesen Job wirklich. Ja. Und da halten sich zwei Kumpels, sagt der eine zum anderen, hey, hast du Bock auf einen Dreier? Boah, nee. BMW ist überhaupt nicht so meine Marke. Genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, eine Lebensweisheit. Mhm. Betrunkene, Kinder und Leggings sagen immer die Wahrheit. Leggings, ja. Na? So, ich glaube Bonusrunde. Ja. Ja, ja, genau. Da habe ich noch was für Sie vorbereitet. Ja. Ach, wie wär's mit dem hier? Der Frühling ist da. Ich habe heute schon die ersten Hochdruckreiniger gesehen. Nicht mehr lang und die Rasenmäher kommen aus dem Süden zurück. Ja. Okay, ich habe noch einen Frivolen. Was mal ein Pornodarsteller, der nicht zur Arbeit kann, kommen kann. Quatsch, nee, wenn sich ein Pornodarsteller krank meldet, dann ruft er an und sagt, ich kann heute nicht kommen. Ja. Nee, ich habe einen anderen Witz, dann war es nicht frivoles. Gibt es aber noch mit Schauspielern, ne? Wie heißt ein amerikanischer Schauspieler, der am nächsten Tag nicht arbeiten kann? Der am nächsten Tag nicht arbeiten muss? Morgan Freeman. Oh Gott. Sagt ein Typ, also hier ein Einkaufszentrum, Stromausfall, ne? Ja. Und dann nach dem Stromausfall treffen sich dann eben zwei, die in seinem Einkaufszentrum waren. Und sagt einer, hey du, ich habe eben 2 Stunden lang in diesem scheiß Fahrstuhl festgesteckt. Hm. Sagt der andere, was soll ich denn sagen, ich habe auf der Rolltreppe gestanden. Genau. Und es ging nicht weiter. Ja. Mein letzter Witz für heute, auch wieder eine Lebensweisheit. Immer wenn ich bei Rossmann bin, rechne ich die Preise in DM um. Das ist aber gut, den haben wir noch nicht gehört. Okay, von mir der letzte. Zu mir oder zu dir? Beides. Ich zu mir, du zu dir. Das ist gut. Ja. Ich habe auch noch einen. Und zwar, ein Typ kommt im Cabrio an eine Tankstelle und auf dem Beifahrersitz sitzt ein Pinguin. Und da sagt der Mitarbeiter von der Tankstelle, wo haben Sie den Pinguin denn her? Der ist mir zugelaufen. Dann sagt der Mitarbeiter, ja, den können Sie doch einfach durch die Gegend rumkutschieren. Die müssen mit denen in den Zoo. Da sagt er, ja, habe ich auch schon überlegt, werde ich mal machen. Tag später kommt derselbe Typ in dem Cabrio. Pinguin noch da. Ist der Pinguin noch da und hat eine Sonnenbrille auf. Der Pinguin. Mhm. Dann sagt der Mitarbeiter, waren Sie nicht mit dem Pinguin im Zoo? Ja, auch waren wir gestern, aber heute fahren wir zum Strand. Oh nee. Naja, ein Witz habe ich noch, passt in die aktuelle Situation. Ich habe mir nämlich jetzt einen Bus gekauft. Wegen den teuren Benzinpreisen. Weil es heißt ja, es ist einfach günstiger mit dem Bus zu fahren. Knaller. Knaller. Schöner yes. Abschluss, oder? Mein Gott, ist euch langsam auch schon ein bisschen frisch. Ne? Genau, Marc ist schon aufgestanden. Die Sonne ist aber es, liebe Leute, es war wunderschön, mal wieder draußen zu sein. Applaus, Applaus, Applaus. Applaus. Genau. Und euch, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. 82. Folge ist vorbei. Genau, bleibt uns gewogen. Wir hören uns in 2 Wochen. Bis live vom Potsdamer Platz. Tschüss. Tschüss. Übrigens, hören kannst du uns bei den meisten Podcast-Plattformen. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und hier sind die Outtakes. Ja, Aufnahme läuft. Ah, es ist schön, Leute. Podcast draußen. Was denn? Geht noch nicht los. Geht noch nicht los. Nee, erstmal noch ein bisschen warm. Achso, meine Witze muss ich nachher vom Handy ablesen. Ich hoffe, ja. Da gibt es keine Geräusche. Ich muss nur noch schnell was posten. Achso, hier, Podcast-Post. Nee, du meinst Flughafen Tegel. Tegel, wie Tegel sagt. Ja. Das ist nämlich ein stummes G. Achso, Tegel, ja. Mit J. Tegel, nee, ja. Ohne J, einfach ohne J. Komplett stumm, Tegel. Macht das eigentlich Sinn, Stefan, dass du so nah dran sitzt und nicht so weit weg? Nee, ich habe ja nur so eine leise Stimme. Ach, du hast wirklich so eine Piepsstimme. Ja, ja. Um die werde ich alle beneiden. Ja. Ich sag nur Comedy Street, ne? Der Biker, ja. Der dann immer lang gefahren ja. Ist. Hey, jetzt sehr gut hier. Mit seiner Harley oder was das war. Was haben wir denn für Themen? Sollten wir nochmal die Nasen entleeren. Ja, ich hab irgendwie. Aber Altjude, die hatten wir heute so da rumgepopelt. Achso, beim Test gerade eben. Hast du gerade eben erst getestet? Ich mach das immer, wenn ich irgendwo hinfahre. Ja, was das machen doch rechtzeitig vorher. Ja, hab ich doch. Ja, ich hätte was euch schon jetzt, was wäre denn jetzt gewesen? Warte mal, das Testergebnis ist da. Ich habe, glaube ich, erst zweimal selber mir in der Nase rumgepopelt. Die restlichen 100 Male. Hast du da keine Fein reingefunden? Nee, ich finde es. Vor allem geht ohne Stäbchen besser. Ja, mit dem Finger geht es besser, finde ich. Nee, ist ein Audi. Audi RS. Audi 2 Millionen irgendwas. Und Tesla. Ein Tesla? Ja. Durchaus eine Fabrik. Weil wir sind ja jetzt Tesla. Wir sind Tesla. Ja. Geht's heute noch los? Feuer frei. Ja? Stefan. The stage is yours. Was? Plastik? Gut. Google Translation anders können wir übersetzen lassen live. Genau. Ja, also stell dir mal vor, das ist auf unserer Spur drauf und noch so leise und irgendjemand filtert sich das raus und stellt fest, irgendwie die reden über italienische Pornos. Ja, ist ja nicht so toll. Dann haben wir eine neue Zielgruppe. Wir können ja nächstens so eine Wand mitbringen, die können wir dann hier so aufstellen und dann halt es nicht. Nee, so eine Box, kennst du die, wo man sich so reinstellt? Fangen wir an? Ja. Fangen wir an. Tun wir doch nicht so, als ob wir das erste Mal machen. Also. Nee, doch, hier draußen ist jetzt schon, ich fühle mich wieder wir so. Wir haben es lange nicht gemacht, jetzt aber nur wegen des Winters. Bevor also, die spanische Gruppe kurz geht. Eine Grüße von Holger bestellen. Holger, den wer ist ich, Holger? Der irgendwas ist doch, nee, nicht mehr, schon wieder. Ja, nein. Ist der falsche Holger. Piep. dass er unseren Podcast hört, dass er den cool findet und er sollte dir speziell dir Grüße bestellen. Warum nur ihm? Was soll die Scheiße, Holger? Ich bin auch noch da. Wir wahrscheinlich uns noch. Ich meine, ich bin heute den 18. Tag ohne Nikotin. Schön. Oh. Es sagt so ein Raucher. Ja. Welche Kirche 18 ist das? Uhr, die Nachricht. Das ist eine gute Frage. Ja. Da hat der Marc aber auf die Tube gedrückt hier. Ja, Marc, keine langen Verabschiedungen. Ja, Marc, das ist bestimmt, ne, wenn ich immer bei ihm zu Hause war, hat er mich einfach vor die Tür geschmissen. Und dann ohne lange Worte. Dann spricht er eine ganze Minute lang. Ja, so ist es. Ach nee, jetzt ist wirklich ein bisschen frisch geworden. So, ne? Gehen wir jetzt nochmal zum Leipziger Platz und gucken, was so, der Turm auch da ist. Können wir machen. Wir müssen erstmal die Technik einräumen hier. Drück mal auf Stopp. Ich drücke, wo ist denn Stopp? Ach, da. Nee.